1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich heute sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer dienstags eine offene Themenrunde, eine freie Themennacht, die ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder mit mir streiten wollt oder mit mir diskutieren wollt oder mit mir plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir starten sofort mit Sonja. Sonja ist 48. Guten Morgen, Sonja. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht es darum, ich wollte eigentlich wissen, die Reaktion, die ich getan habe vor 3 Wochen, ob das eigentlich ganz okay war. Also mein Stiefvater, der ist kurz vor Weihnachten an Zungenkrebs erkrankt. Zungenkrebs, richtig. Ja, ja. Und der war schon total abgemergelt bis auf 47 Kilo. Mhm. Man hat ihn dann ins Krankenhaus reingebracht. Mhm. Er wurde operiert, man hat den Teil der Zunge weggenommen. Mhm. Dann wurde Muskelfleisch aus der Brust, wurde in der Zunge wieder eingestanzt. Ach, sowas gibt es, das macht man. Ja, ja, mhm. Sowas gibt es. Ich habe das vorher auch noch nie gehört. Ein Stück Muskelfleisch wird aus der Brust entfernt und kommt in die Zunge wieder rein. Richtig, wird eingesetzt. Ah, das ist also richtig eine lange OP, über 6 Stunden. Mhm. Und das war auch alles gut verlaufen. Jetzt wollte man sicherheitshalber auch noch die Halsdrüse mit entfernen. Ne? Die Halsdrüse? Falls die mitbefallen wäre, hat man noch mit entfernt. So. Ja. Das Ganze verlief aber nicht richtig gut. Es wurde gar nicht alles entfernt. Mhm. Er kam dann wieder zu Hause, wurde dünner und dünner, konnte gar nicht mehr reden, er brach nur noch Schleim. Mhm. Und dann habe ich dann dafür gesorgt, dass er wieder eingewiesen wurde. Mhm. Dann hat man gesagt, circa 3 Wochen, er würde dort aufgebaut in diesem anderen Krankenhaus. Mhm. Ja, dann hat man ihm eine Magensonde reingesetzt. Ja. Wobei er dann über Schmerzen klagte, tierische Schmerzen, und ich dachte, also da kann das nicht in Ordnung sein, untersucht den Mann, bis man dann feststellte, also das war nicht die Magensonde, die schmerzte, ihm war der Blinddarm geplatzt. Das auch noch. So, dann, ja, und das auch noch. Dann kam dann diese Not-OP, die ich dann auch einwilligen musste. Du sprichst immer von dir in der Einzahl, da hat dein Mann nicht mitgewirkt. Doch, auch jetzt. Ja. Muss ich jetzt dazu sagen, also ist unsere komplette Familie. Also Notoperation, weil der Blinddarm geplatzt war. Ganz genau. So, ja. Dann haben wir das gesagt, ja okay, das war dann alles in Ordnung. Dann hat sich die Bauchdecke noch entzündet. Dann konnte die Magensonde nicht mehr gesetzt werden, weil alles komplett. Und dann wurde mir gesagt, also ihr Vater hat nur noch circa 8 Wochen zu leben. Mhm. Er ist voller Krebs, er hat eine Raucherlunge, Endstadium und Bauchdecke wäre entzündet. Er bekam auch Fieber, 40 Grad, und wir haben dann gesagt, okay, er sollte dann in einen Hospiz rein. Ja. Und er rief dann nur im Hintergrund, holt mich hier weg, ich gehe hier ein in diesem Krankenhaus. Das war für mich ein Hilferuf. Das hat er gesagt, das konnte er sagen? Das konnte er noch sagen, ja. Also mit weinender Stimme. Und dann habe ich dann sofort agiert mit meinem Mann, eben halt nachts noch Krankenhaus angerufen, dass er überführt wird, am nächsten Morgen sofort ins andere Krankenhaus rein. Mhm. Jetzt wuchs aber schon ein Tumor am Hals von innen nach außen, weil die Drüse ja nicht richtig entfernt wurde von diesem anderen Krankenhaus. Ja. Und er konnte gar nichts mehr schlucken. Er konnte nicht mehr reden, er konnte gar nichts mehr. Ja. Was habt ihr denn dann mit ihm gemacht am nächsten Tag? Ja, dann wurde er abgeholt, dann wurde er rübertransportiert in dem Gelsenkirchener Krankenhaus. Und dann hat er erstmal Unterschriften gegeben. Wir sollten dann natürlich, es wurde ja schon ein Rollstuhl bestellt und ein Krankenbett, und das mussten wir alle abholen, annehmen, bezahlen und mussten ja auch natürlich an sein Konto dran, ist ja auch ganz klar. Mhm. Fahrtkosten hin und her, man kennt das ja, Wäsche abgeholt, also richtig den Hintern aufgerissen dafür. Also mittlerweile liegt er im EVK, bekommt eine Strahlentherapie. Ja. Der Tumor am Hals ist, hat sich von alleine gesprengt durch die Therapie. Er hat, hört sich wenig an, aber über 2000. Also im Klartext, der Mann ist im Moment immer noch schwerst erkrankt, sterbenserkrankt. Richtig, richtig, und, aber auf dem Weg der Besserung, ja, sage ich jetzt mal so. Ja, wobei, wie du das jetzt gerade geschildert hast, gibt es ja in dem Sinne eine Heilung wird es nicht mehr geben. Eine komplette Heilung wird es nicht geben, aber er wird irgendwann wieder nach Hause kommen. Mhm. Und, jetzt hast du dich gemeldet bei mir mit einer bestimmten Frage. Ja, mit einer bestimmten Frage. Welche Frage ist das? Weil er hat danach nach Post verlangt. Und wir haben ihm dann seine Post hingebracht mit Kontoauszügen, mhm, und hatten dann natürlich auch Auslagen gehabt, weil wir ja das Krankenbett sofort transportiert, mhm, bezahlen mussten, die ganzen Reisekosten, mhm, von A nach B, von B nach C, mhm, da wir im Moment ja nicht selber motorisiert sind. Okay. Und innerhalb von 3 Monaten hat sich da fast 300 Euro angesammelt und ja, dann wurden wir bestimmt dermaßen jetzt vor 14 Tagen. Was ist die Frage? Ja. Wir hätten ihn also betrogen und belogen und dann habe ich gesagt, so, du bist jetzt auf dem Weg der Besserung. Moment. Wer hat gesagt, man hat ihn betrogen und belogen? Der Vater selber. Der Erkrankte, der Alte. Der hat zu euch gesagt, ihr hättet ihn betrogen und belogen. Ja. Weil ihr diese 300 Euro. Richtig. Die wir benötigt haben für die ganze Fahrerei, ja, und eben halt Transportiererei von dem Krankenbett anliefern, mhm, lassen und. Ja. Wir hätten das ja wohl von unserem Geld bezahlen können. Dann haben wir das Pflegegeld für ihn beantragt, was auch durchgekommen ist. Nochmal die Frage mit den 300 Euro. Die habt ihr jetzt von seinem Konto runtergenommen? Ja, nach und nach, so wie wir es brauchten, weil ihr eine Vollmacht habt zu diesem Konto. Richtig, ganz, mhm, genau, ganz so, genau. Und jetzt hat der kranke Mann sich beschwert, dass ihr das von seinem Konto genommen habt. Deine Frage ist, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Also wir richtig gemacht. Wir haben dann gesagt, so, wir geben das alles ab, das soll jetzt ein Betreuer machen. Ja. Weil das hat man ja nicht nötig. Ich sag mal, wenn man auf Deutsch gesagt jemand das Leben rettet, dass man sich anschließend so beschimpfen und beleidigen lassen muss. Ja, okay. Ich höre daraus, dass das Verhältnis nicht so das rosigste war zwischen dir und deinem Schwiegervater, zwischen euch und dem alten Mann. Richtig. Sonst würde man ja in der Situation gar nicht in einen solchen Konflikt geraten. Wie würdest du es denn beschreiben, das Verhältnis bislang? Also ich würde das beschreiben, ich muss eben kurz was erklären. Vielleicht war es falsch angekommen. Das ist nicht der Schwiegervater, das ist der Stiefvater von mir. Achso, ich hatte Schwiegervater verstanden. Mhm. Und ich würde das mal so erklären, ich habe jahrelang getrunken, war immer schon sehr aggressiv und tat mir einfach leid, weil es gibt einen richtigen Sohn, einen leiblichen Sohn, der, mhm, sich aber kaum kümmert, weil er das gleiche, mhm, Problem hat mit dem Alkohol, wohl wie der Vater. Ja, also nie ein gutes Verhältnis gewesen. Nie, durch deine aggressive Art. Ne? Dennoch hast du dich jetzt in der Notsituation, habt ihr euch um ihn gekümmert? Ja. Und jetzt selbst in dieser schweren Zeit für ihn, wo er quasi im Sterben liegt, grätscht er euch nochmal dazwischen wegen der 300 Euro. Ganz genau, ne? Jetzt hast du entschieden, dass ein Betreuer dazwischen geschaltet wird. Ja. Weil und das war jetzt auch die Frage, ob du das richtig gemacht hast. Genau. Würde ich jetzt erstmal spontan nach den Informationen, die ich bisher habe, Sonja, würde ich sagen, ja, das ist richtig. Ja. Wenn das Verhältnis immer schlecht war und wenn es wegen 300 Euro, der Mann ist wie gut steht der denn finanziell da? Wie gut, ich sag mal so, er hat seine Rente, das ist jetzt nicht gerade viel, das sind um die 600 Euro, aber auch eine günstige Wohnung, also er kann überleben. Mhm. Wir haben 450 Euro Pflegegeld für ihn, also wir haben Pflegegeld beantragt, die er bekommt, 450 Euro. Okay. Aber ab dato erst, wenn er aus dem Krankenhaus ist, ja. Okay. Ich finde, wenn das menschlich so nicht gut funktioniert, ist es so klüger, wenn da eine neutrale Person eingeschaltet wird. Sonst werdet ihr euch immer wieder in die Haare kriegen und das darf nicht passieren im Angesicht eines so schwerst kranken Menschen. Ist schon richtig. Ist einfach besser, wenn man das dann so löst. Also ich finde, ihr habt das richtig gemacht, Sonja. Also, richtig gemacht, ja, ne? Nur jetzt auch in der Zwischenzeit, ich sag mal, meine Mutter ist erblindet, meine Mutter hat mal eine Brust abgenommen. Mhm. Innerhalb von 3 Wochen sind 2 Tanten verstorben aus der Familie. Also wir haben das hier richtig, richtig schwer. Mhm. Und wenn man dann noch so angegriffen, ist dann sowieso empfindlich. Ich verstehe. Ich finde es okay, macht es weiter so, dass es eine neutrale Person organisiert und macht dir keinen Kopf. Ich finde es so, wie du es mir geschildert hast, finde ich es gut. Okay, also schlechtes Gewissen oder so braucht man finde ich nicht. Finde ich von meiner Einschätzung aus, aufgrund dessen, was ich jetzt erfahren habe, finde ich nicht. Ja. Liebe Sonja, dann wünsche ich alles Gute. Dann bedanke ich mich bei dir, Sehr gerne, sehr gerne. So alles Gute. Mit der Sendung. Dankeschön. Und ich will mal ganz, ganz schnell die Tante Ilse aus Essen grüßen. Ja, gut, schließe ich mich mal an. Grüße ich auch die Tante Ilse aus Essen. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Kostenfrei für euch, ab sofort erreichbar. Oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Tanja. Tanja ist 35. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Grüß dich. Und was geht's bei dir? Ja, ich hatte letzte Woche schon angerufen wegen dem Thema Bahnunfall. Mhm. Mein Nachbar hat sich 2011 im September hier von Zug geschmissen, direkt vor der Haustür. Bei dir vor der Haustür? Ja. Hast du das gesehen? Nein, es war ganz früh morgens. Ich hörte einen Zug, der hupte, da hörte ich einen Knall und danach war ich erstmal wach. Wie nah fährt der Zug an eurem Haus vorbei? Keine 25 Meter. Du hörtest einen Knall und dann hast du geguckt? Nee, ich habe nichts gesehen. Also ich habe mich dann umgedreht, weil ich dachte, es wäre ein Schuss gewesen, dass ein Jäger irgendwas abknallt. Ach so, so ein Knall war das? Ja. Wann und wie hast du denn erfahren, dass sich da jemand das Leben genommen hat? Es war auf einmal ein Polizeiaufgebot hier, ganz früh morgens, um kurz nach 6. Mhm. Und dann bin ich runtergegangen und dann habe ich gefragt, was hier los sei. Und dann haben die mir gesagt, dass da ein junger Mann vermisst wird. Mhm. Und dann habe ich einen Namen genannt und ist die Polizistin gleich weggerannt. Du hast einen Namen genannt? Ja. Einfach so? Irgendwie, ich habe da schon einen Verdacht gehabt. Also der hat sich da zurückgezogen und Wohnte der in dem Haus, in dem du auch wohnst? Ja. Also es ist ein Mehrfamilienhaus? Ja, genau, 5 Parteien. Wie war denn dein Kontakt oder dein Verhältnis zu diesem Mann? Also der war 25. Mhm. Und er war ein guter Wohnungsnachbar. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen, wenn irgendwas war. Mhm. Er hat auch von zu auf meine Kinder aufgepasst. Mhm. Und ich habe ihn mit zum Einkauf genommen und dann ab und zu mal auf den Kaffee geklönt. Also das klingt schon wie eine kleine Freundschaft. Ja. Und eine gute Bekanntschaft zumindest. Genau, ist eine Bekanntschaft gewesen. Mhm. Und wir haben Wohnung an Wohnung gewohnt praktisch, Zimmer an Zimmer. Hast du denn eine Ahnung, warum er das gemacht hat? Wir haben uns das wohl zusammengereimt. Warum? Und? Dann war halt ein Job los. Mhm. Die Wohnung wurde ihm gekündigt, weil sie zu groß war. Mhm. Und zum Schluss hat wohl seine Freundin Schluss gemacht und das ist dann nicht verkraftet. Mhm. Er war sofort tot. Ja, also wir wissen nicht, was das für ein Zug gewesen ist. Hier fahren ja auch Güterzüge lang. Und er muss sich ganz früh vor den ersten Zug geschmissen haben, ja. Aber wie ist denn da ein Knall zu erklären, der wie ein Schuss sich anhört? Ja, es ist ganz komisch. Also ich habe sowieso einen sehr, sehr leichten Schlaf. Ich höre fast alles. Mhm. Wie gesagt, dieses Hupen des Zuges, das geht durch Mark und Bein, wenn man das hört und im September auch noch Fenster offen hat, das hört man ja. Mhm. Und dann dieser Knall, ich weiß nicht, also So was habe ich noch nie gehört in meinem Leben vorher. Hm. Also der Anblick ist dir erspart geblieben. Du hast den getöteten Mann nicht mehr gesehen. Nein. Hast du denn irgendwie von Angehörigen noch etwas gehört von ihm? Nein, wir haben eine gute Nachbarschaft hier im Haus und ich habe es dann abends erfahren von meiner Nachbarin, die auch bei mir wohnt, und die hat dann halt gesagt, er war es. Ach so, erst am Abend war das denn klar? Den ganzen erst Tag Abend, über ja. Habt ihr gerätselt, wer das sein könnte? Wir haben gerätselt. Obwohl du morgens schon der Polizistin den Namen genannt hast? Ja, ja. Richtig. Mhm. Weil du so eine Ahnung hattest. Ja, wir ahnten das alle, dass da irgendwas nicht stimmt. Neigt er denn so zur Schwermut, zur Depression? Wahrscheinlich wohl. Also wie gesagt, er hat sich sehr zurückgezogen. Er mochte keine Menschenmassen. Mhm. Und ja. Wie war das denn für dich dann? Das war nun kein ganz naher Mensch, aber immerhin doch ein guter Bekannter, dein Nachbar, dass der so aus dem Leben geschieden ist. Ja, ich mache mir Gedanken halt so ein bisschen drüber, was man es nicht verhindert hat. Mhm. Und dass, wie gesagt, wir haben ein Schlafzimmer gehabt. Mhm. Wir haben sehr dünne Wände. Man hätte was hören müssen normalerweise. Was hören? Ja, wenn man weint oder so. Ja. Das kriegt man ja eigentlich schon mit. Ja. Depressive Menschen weinen nicht unbedingt. Also bei ihm wurden wohl ziemlich viele Taschentücher gefunden. Das ist wohl sehr... die letzte Nacht da sehr geweint hat. Und ich liege praktisch oder lag direkt neben ihm in anderer Wohnung. Mhm. Und dass ich das nicht mitbekommen habe, auf Fenster offen habe, normal höre ich ja immer alles. Mhm. Nun war das im Jahr 2011. 11, ja, September, genau. Eine Weile her. Aber das fiel dir jetzt ein, als wir das Thema Bahngeschichten hatten. Richtig. Ja. Mhm. So was, auch wenn es einen dann nicht vielleicht so ganz nah betroffen hat, weil es eben kein intensiv naher Mensch war, es geht einem ja doch nahe. Ja, es gibt einen nahe überhaupt, wenn hier irgendwas ist, wenn die Züge hier stehen oder wenn hier stundenlang kein Zug langfährt. Kommt halt. Das ja öfter vor auf dem Bereich? Ja. Ja, im Nachbarort, da waren schon mehrere Unfälle, letztes und dieses Jahr. Also ein ganz junger Mann hat sich wohl da auch das Leben genommen, ja. Ich habe ja letzte Woche auch mit Lokführern gesprochen. Ja. Was für ein Horror für die Männer. Ich glaube, wenn ich Lokführer wäre, hätte ich immer Angst, dass mir einer davor läuft oder dass jemand auf der Schiene liegt und ich kann nicht bremsen und fahre über diese Person drüber. Also ich habe auch einen Lokführer kennengelernt und er hat mir das Gleiche erzählt, weil es wird immer gerne unter den Tisch gekehrt. Mhm. Gut, es macht man nicht mehr publik, weil der Robert Enkel ja auch sehr prominent war. Mhm. Und aber warum solche Menschen das machen, das frage ich mich immer. Tja. Es sind Menschen in tiefer Not. Ja. Tanja, das war noch dein Beitrag zu unserer Sendung Bahngeschichten von letzter Woche. Richtig. Danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. Tschüss. 1:18 Uhr. Und es geht weiter mit Tom. Tom ist 34. Hallo, Tom. Hallo, Tom. Hallo? Ja, Tom, hörst du mich nicht? Ja. Das muss irgendwas Neues, Technisches sein. Manchmal verzögert sich das so, bis die Leute mich hören. Aber jetzt hörst du mich, das ist ja gut. Tom, schön, okay, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir, Tom? Also mein Thema ist im Endeffekt Heroinsucht. Das heißt, hallo? Ja, ich höre dich. Das heißt, ich bin seit 7 Jahren ungefähr, sag ich mal, heroinsüchtig. Ich habe, mehrmals auch einen Entzug gemacht, war zweimal in Therapie. Bin aber letzten Endes nicht davon losgekommen und mein Mund, also eigentlich sieht es auch so aus, ich habe dadurch auch schon einen Freund, sag ich mal, verloren. Einen Freund und, verloren? Ja. Wie viel, erzähl doch erstmal, wie viel konsumierst du so am Tag? Wie viel ist das? Ich sag mal, vielleicht ein halbes Gramm ungefähr. Spritzt also du das? Ist jetzt, ja. Also von Anfang an. Ja, wie viel kostet denn ein halbes Gramm? 20 Euro ungefähr. Mhm. Wenn du das gespritzt hast, wie fühlst du dich dann? Ja, ich sag mal, dann geht's mir gut, dann fühle ich mich gesund, fit. Also ich gehe ganz normal arbeiten. Ach, du gehst normal arbeiten? Ja, ich bin, ja, also ich arbeite selbstständig auch. Ich habe meine Schule gemacht, das hat alles super geklappt. Ja, was arbeitest du selbstständig? In welchem Bereich so? Holzbereich, sag ich mal. Holzbereich. Mhm. Also ich bin auch Meister da drin, ja. Das heißt, morgens, bevor du zur Arbeit gehst, setzt du dir eine Spritze? Ja. Jeden Tag? Genau. Im Endeffekt jeden Tag, genau. Und du kannst dann konzentriert arbeiten und fährst du auch Auto? Ja. Fährst du Auto auch? Ja, muss ich ja auch, ne? Das ist natürlich, was absolut nicht geht, ne? Sehr klar. Das ist mir durchaus bewusst, klar. Also dass das nicht in Ordnung ist, weiß ich. Nur, ich sag mal, solange ich in dieser Situation stecke, habe ich halt auch keine andere Wahl, ne? Naja, du steckst ja nicht von nichts, steckst du ja nicht in der Situation. Du bist ja selbst schuld an der Situation. Das ist vollkommen richtig. Also im Endeffekt, mein Plan ist es, ich habe es hier, sage ich mal, nicht geschafft und habe auch das Gefühl, dass ich das hier weiter davon nicht loskommen werde. Ja, ne? Wie geht denn das, wenn das morgens, du nimmst es morgens, wie lange hält diese Wirkung, hält ihr den ganzen Tag an oder wie lange hält ihr? Ich sag mal bis mittags, nachmittags. Und wie fühlst du dich vormittags gut, wie du gerade beschrieben hast? Richtig, und dann wirst du irgendwann, sag ich mal, ja, schlapp, K.O., und dann muss halt was folgen. Ne? Ach so, du spritzt dann doch nochmal am Tag? Ja, ich sag mal irgendwann nachmittags oder so. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt in der Regel zweimal am Tag? Ja, ungefähr. Ja. Genau. Was passiert, wenn du nicht mehr spritzt? Ja, dann, wie soll ich das beschreiben? Fühlt man sich halt krank, ne? Wenn jetzt man... ich nicht mehr konzentriert bin, schlapp, dann geht halt gar nichts mehr. Mhm. Lebst du in einer Beziehung im Moment? Nein. Du hast vorhin gesagt, du hast einen Freund verloren. Hattest du in diesen 7 Jahren auch mal eine Beziehung? Oder war der Freund die Beziehung? Nein. Also hatte ich schon, aber im Prinzip wollte ich das auch gar nicht, weil ich sag mal, mit dem ganzen Problem, was ich da habe, möchte ich auch keine Beziehung eingehen. Du stehst ja auch so mit dem halben Bein immer in einer kriminellen Szene. Das heißt, das ist vollkommen richtig. Du musst ja das Zeug besorgen, du bist mit einem Dealer in Kontakt. Ja, richtig. Genau. Mhm. Das sind auch alles, sag ich mal, Faktoren, was mich selber furchtbar stört. Ne? Ich sag mal, der Wille ist schon ziemlich da, der ist stark, aber es kommt halt immer wieder zu Rückschlägen. Und wie gesagt, mein Plan oder mein Ziel ist es eigentlich, das zu schaffen, indem ich, sag ich mal, irgendwo anders hingehe. Ne? Wie meinst du das, irgendwo anders hingehen? Ja, ich sag mal, ich möchte gerne ins Ausland, habe das, sag ich mal, alles vorbereitet. Das wird, sag ich mal, hoffentlich die nächsten Monate dann auch laufen. Und Du glaubst doch nicht im Ernst, dass indem du einfach nur ins Ausland gehst, dass du dadurch das Problem löst? Doch. Also ich glaube, dass für mich war es halt immer schwierig, hier, sag ich mal, konkret komplett den Abstand hinzukriegen. Das eigentliche, der eigentliche Entzug oder sowas, das ist nicht das Schwerste, ne? Mhm. Aber wäre es denn nicht, wenn du die Zeit danach. Ja, verstehe. Du bist ja im Ausland, wo immer du auch hin möchtest. Ich würde das mal nicht idealisieren. Auch da ist die Versuchung groß, dass du dir wieder irgendwie was besorgst. Irgendwo. Das ist mir vollkommen richtig. Ja, sag ich mal, kenne ich die Leute nicht. Ich bewege mich hier nicht in diesen Szenen. Und ich habe auch mehr oder weniger, sag ich mal, Angst davor. Ne? Du weißt, was Süchtige alles in die Wege leiten, auch in einer fremden Umgebung, um an Stoff zu kommen. Ist mir vollkommen klar. Mhm. Das weiß ich, aber ich kann trotzdem sagen, dass, ich in anderen Ländern schon auch Angst hätte, da, sag ich mal, diese Gegenden aufzusuchen. Wohin willst du denn? Ich merke. Bitte? Wohin willst du denn? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Richtung Amerika, sag ich mal so. Okay, na gut, das ist ja kein Geheimnis. Man kann ja Ja. Aber so einfach ist es ja auch nicht, da hinzugehen und da überzusiedeln. Also konkret nach Kanada. Mhm. Nach Kanada. Mhm. Hast du um Formalitäten dich ja schon gekümmert? Das ist alles in die Wege geleitet. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass das Visa erteilt wird und dann, ja, ich habe dort sofort Arbeit, ich habe Unterkunft, ist für alles gesorgt. Ach, so weit ist es schon. Ja. Mhm. Und den Entzug, den würdest du hier machen? Das würde ich, ja. Was heißt das überhaupt, Entzug hier machen? Was bedeutet Entzug? Beschreib das mal. Das heißt, wenn ich mal eine gewisse Abdosierung dann eventuell halt mit Hilfsmedikamenten dem Körper entgiften. Und das bedeutet, dass man danach halt die Tage noch etwas, sehr schlapp ist. Wie lange dauert so ein Entzug? 1-2 Wochen. Ist das nicht klüger, dass ich habe Woche gemacht. Ich habe 2 Wochen gemacht. Ja. Ist das nicht klüger, das in ärztlicher Betreuung zu machen? Nein. Also ich habe das mehrmals in ärztlicher Betreuung gemacht, habe ich mehrmals alleine gemacht. Das geht auf beiden Wegen oder ich kann es auf beiden Wegen, würde ich mal sagen. Mhm. So, dann ist deine Perspektive. Also du fühlst dich unzufrieden mit deinem Leben, weil du da in dieser Sucht drin hängst. Und hast jetzt so als Perspektive dir diese Kanada-Geschichte gebaut. Mhm. Wenn das schon so konkret eingefädelt ist, wann würdest du denn gehen? Ich hoffe in den nächsten 8 Wochen. Ach so. Das heißt, du musst alles auflösen hier in Deutschland. Ja, das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen, ja. Mhm. Das ist schon alles passiert. Ich meine, wenn du eisern bist und das jetzt durch so einen Schritt schaffst, ist dem ja gar nichts entgegenzusetzen. Es ist ja gut. Ich habe nur wirklich Angst. Ich habe nur wirklich Angst. In Kanada kriegst du auch in jeder Ecke den Scheiß. Weiß ich jetzt nicht so konkret, aber ich habe es mir auch schon angeguckt. Ich habe die Leute auch da gesehen und es ist halt so erschreckend. Es ist im Endeffekt schlimmer als in Frankfurt, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Das ist jetzt die große Frage. Wirst du eisern sein in der neuen Umgebung? Wird das wirklich für dich der Einstieg in ein neues Leben sein? Wenn ja, dann ist es gut. Wenn nein, nimmst du deine ganzen Probleme mit nach Kanada. Dann hättest du es ja auch sparen können. Das ist richtig. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich sofort zurückfliegen. Denn das hatte überhaupt gar keinen Zweck. Ne? Du hast tatsächlich schon eine Arbeit dort? Ja. Und wie ist das? Wie lange kannst du dann da bleiben? Wie lange ist die Aufenthaltserlaubnis? Die gilt für ein Jahr. Für ein Jahr. Okay, dann ist das jetzt ein Versuch, das so zu machen. Wie bist du eigentlich damals... Mein Weg, oder das ist das, was ich mir vorstelle, wie es klappen kann, weil, wie gesagt, hier hat es so bis jetzt nicht geklappt. Ne? Ja, wie bist du eigentlich vor 7 Jahren, heute bist du 34, wie bist du damals eigentlich an dieses Teufelszeug gekommen? Warum hast du es genommen? Warum? Warum ist eine große Frage. Das ging über, eine Freundin, die ich eingeladen hatte, die hat mich kennengelernt, hat sie mich nach Deutschland gebracht. Und dann haben wir das zusammen ausprobiert. Ach so, über die Frau. Ich wollte das auch immer schon, ich wollte das jahrelang ausprobieren. Und gut, ich bin dazu gekommen, bis irgendwann halt diese Person mir über den Weg gelaufen ist. Und verstehe. Ja, dann war es halt geschehen, ne? Also Tom, wenn du das so machst, du machst es ja, du hast es jetzt so eingefädelt, dann drücke ich dir die Daumen, dass du es durchstehst. Aber ich kann nur wirklich möchte massiv an dich appellieren, auch dann in äußerster Strenge mit dir umzugehen und mit äußerster Disziplin, sonst ist alles für die Hunde, alles für die Hunde. Das ist vollkommen richtig, klar. Mhm. Also das ist mir auch bewusst, aber ich sehe das auch so, für mich ist das eigentlich so der letzte Weg oder letzte Chance, weil wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Ne? Mhm. Weil ich schon echt eine Menge probiert habe, ich bin meiner Meinung nach auch schon recht willensstark und aber hier auf Dauer. Na gut. Dann drücke ich dir natürlich die Daumen und wünsche dir von Herzen, dass du das schaffst und wünsche dir auch einen guten Start in Kanada und dass das wirklich dann ein neues Leben ist, ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Toi, toi, toi, Tom. Vielen Dank. Okay. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. 1:29 Uhr haben wir. Morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Extremfans. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Fans sind von Stars, also extreme Fans sind von Stars aus Musik, Sport, Film, Showgeschäft oder vielleicht auch Fans sind von Pornodarstellern, gibt's ja auch. Und ich möchte gerne auch mit extremen Fans von Autos zum Beispiel. Es gibt ja autoverrückte Leute, für die ist das Auto das allergrößte auf der Welt. Oder gerne auch mit Fußballfans, also die Fans von Fußballvereinen sind. Oder gerne auch möchte ich sprechen mit Fans von Marken. Markenklamotten zum Beispiel, die alles dafür tun und eine Menge Kohle ausgeben, um bestimmte Klamotten zu tragen. Also Extremfans, wenn ihr ein Extremfan seid und gerne mit mir darüber sprechen wollt, egal aus welchem Bereich, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und natürlich könnt ihr auch gerne während der Sendung morgen anrufen, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Extreme Fans oder Extremfan. Das ist das Thema morgen, Extremfans. So, Freitemennacht heute. Ich hatte ja heute gedacht, dass die ganze Spannung schon vorbei sei, als der erste Rauch aus dem Vatikan aufstieg. Und es war so dunkel, da konnte man gar nicht sehen. Ich war zufällig gerade im Internet und da war so eine Live-Schaltung zu diesem kleinen Röhrchen, was da aus der Kapelle kommt. Aber dann war der Rauch doch schon ganz schwarz. Noch ganz schwarz. Ulla ist hier. Ulla ist 61. Guten Morgen, Ulla. Hallo, Ulla. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ulla, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um meinen verlorenen Sohn. Um den verlorenen Sohn? Ja. Und du lachst ein bisschen dabei? Ja. Was soll ich machen? Was heißt der verlorene Sohn? Der verlorene Sohn, das heißt, ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, vor ungefähr 4 Jahren. Das war bei meinem Lebensgefährten auf seinem 60. Geburtstag. Mhm. Mein Sohn, der ist 41, ich bin 61 und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vor 4 Jahren das letzte Mal gesehen? Im April werden es 4 Jahre, ja. Wo genau. Ist er? Wo ist er denn? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß gar nichts von ihm. Ich habe keine Telefonnummer, ich habe keine Handynummer, ich habe gar nichts von ihm. Weiß denn irgendjemand anderes, wo er ist und was er macht? Nein, leider nicht. Ist er spurlos verschwunden? Ja, anscheinend. Wird er polizeilich, ist das polizeilich angezeigt? Das kann sein, das glaube ich ganz bestimmt, denn er hat, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber er hat irgendwie im Internet Waren veräußert auf den Namen einer Frau und die Waren sind bei den Leuten nie angekommen und so wie diese Frau gesagt hat, sie stand mal hier vor unserer Haustür und hat erzählt, er hat Waren im Wert von ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro veräußert. Mhm. Und das Geld hat er sich eingesteckt auf den Namen seiner damaligen Freundin. Dann kann man ja von 10.000, 12.000 Euro, wenn er die ergaunert hat, da kann man ja auch nicht lange von leben. Ja, eben. Also das würde ja vielleicht darauf hindeuten, dass er wirklich krumme Dinge gemacht hat und sich einfach verdünnisiert hat. Ganz genau. Aber es könnte ja auch sein, dass ein Verbrechen zugrunde liegt. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß ja gar nicht. Wer ist denn die nächste Person an ihm dran gewesen? Ich. Du? Also es gab keine Ehefrau, keine Freundin. Ehefrau, er ist geschieden. Das ist schon lange her. Also, was heißt lange her? Er ist 5 Jahre ungefähr ist er geschieden. Hat er Kinder? Ja. Er hat sogar Kinder. Wie alt sind die? Er hat 2 Kinder. Eins aus erster Ehe. Der ist jetzt 13. Mhm. Und der andere Sohn ist jetzt Naja, so ungefähr. 6 oder so. Mhm. Mhm. 6, 7. Hat er sich denn früher auch nicht um die Kinder gekümmert? Er zahlt keinen Unterhalt. Ah ja. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Wie war denn, wenn du sagst, du warst sogar die Ängste, lebt dein Mann noch? Nein, ich habe einen Lebensgefährten. Hi. Wir leben zusammen, wir haben hier ein Haus und... Okay, wie war denn euer Verhältnis dann zu deinem Sohn? Mein Verhältnis war gut und von meinem Lebensgefährten, das war immer so ein bisschen durchwachsen. Mhm. So, ne? Das gut, war, aber du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Sohn gehabt. Jetzt fragt man sich ja, wie kann ein Sohn einer Mutter es antun, 4 Jahre, für 4 Jahre, das sind jetzt nicht vier Monate, sondern 4 Jahre zu verschwinden? Ja, genau, das frage ich mich auch. Das weiß ich nicht. Was sind denn so deine Spekulationen? Was mir spontan... Er schämt sich. Bitte? Er schämt sich wahrscheinlich. Wegen dieser Betrügerei? Ja, er weiß wahrscheinlich... Weil diese Freundin, die stand mal vor unserer Haustür mit ihrem geschiedenen Mann. Hm. Und da war noch eine Frau dabei, weiß ich nicht, in welchem Verhältnis die zu denen stand. Und die hat uns das alles erzählt mit dem Internetverkauf und so. Und hatte er denn auch noch einen normalen Beruf früher? Er ist Einzelhandelskaufmann. Und hat er einen Job gehabt vor 4 Jahren? Vor 4 Jahren? Kurz bevor er verschwand. Hatte er, wie hieß das noch? Er hat Schulungen gegeben. Ach so. Also er war beschäftigt, kann man sagen. Ja, er war beschäftigt. Hast du ihn denn als vermisst gemeldet bei der Polizei? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht, das traue ich mich nicht. Warum? Weil er ist ja Polizei bekannt. Ja, trotzdem. Also wenn du ihn nicht als vermisst meldest. Und ich weiß ja auch gar nicht, bei welcher Polizei, wo denn? Ich weiß ja nicht, wo er wohnte und gar nichts. Ich meine, er hat bei euch gewohnt. Nein. Hat er nicht. Ach so, vor 4 Jahren, du weißt auch nicht, wo... Hat er nicht bei uns gewohnt, er hat nur bei uns hier im Haus mit gefeiert, weil mein Partner, so, der wurde 60 da war er auf dieser Feier hier. Ich verstehe, aber wenn dein Verhältnis damals angeblich so gut war, dann weiß man doch, wo der Sohn wohnt. Nein. Warum hast du ihn nicht gefragt? Vor 4 Jahren, da wusste ich, da wohnte er in Gelsenkirchen. Naja, das meinte aber ich. Da wohnt er seitdem auch schon nicht mehr. Der ist umgezogen, der hat schon 1000 Wohnungen gehabt. Mhm. Gut. In Hamburg hat er schon gewohnt, ja. In Gelsenkirchen, in Carmen. Okay, aber auch wenn du ihn als vermisst meldest bei der Polizei, ist das völlig egal. Du kannst zu jeder Polizeidienststelle gehen und das dort angeben. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit ist, er hat sich freiwillig irgendwie davon gemacht. Er wollte auch schon mal auswandern nach Thailand. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Oh Gott, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber man muss es ja so aussprechen, wenn jemand vier Jahre nicht da ist. Und die dritte Möglichkeit ist, dass er sich das Leben genommen hat. Oh Gott. Deswegen finde ich schon wichtig, Ulla, dass du dich mit der Polizei in Verbindung setzt. Weil wenn die irgendetwas von irgendwo kriegen, dann wissen die die Person auch zuzuordnen. Du machst damit nichts falsch. Nein. So sitzt du immer zu Hause am Telefon und denkst, hoffentlich klingelt das Telefon bald und erst dran. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe schon bei Astro TV angerufen. Ja. Und die haben mir gesagt, mein Sohn liebt mich und er wird sich bis zum Sommer hin bei mir melden. Ulla, spar dir dein Geld von diesem Quatsch. Wirklich. Da habe ich auch nur einmal angerufen. Ja, ja, das ist alles Unsinn. Geh zur Polizei, melde deinen Sohn, dass er es vermisst. Aber der ist 41, die sagen doch, sind sie bescheuert, der ist erwachsen. Nein, nein, du bist ja die engste Angehörige. Und wenn du sagst, dieser Mann ist vermisst, seit 4 Jahren nicht mehr aufgetaucht, nimmt dich natürlich jeder Polizist ernst. Das für dich, egal was jetzt weiter passiert, ist es doch auch vielleicht auch ganz wichtig, dass du Informationen bekommst. Ja. Wie hältst du das denn nur aus? Gar nicht. Mhm. Das ist ja das Problem. Mit wem sprichst du denn darüber? Mit dir gerade. Mit meinem Partner kann ich da nicht drüber reden. Der sagt, wir haben schon so viel Geld in den investiert. Mhm. Wenn er meint, er muss so leben, dann soll er doch. Mhm. Ich weiß es nicht. Es wäre ja zum Beispiel, wenn die Polizei sich darum kümmert, interessant zu erfahren, wenn die das können, wie seine Kontobewegungen sind. Die sind schlecht. Wir haben ihm schon so oft geholfen. Naja, nein, ich meine, ob es Kontobewegungen jetzt innerhalb der letzten 4 Jahre gab, das würde ja wieder darauf hindeuten, dass er irgendwo lebt und vielleicht untergetaucht ist. Ja. Also, Ulla, ich rate dir das wirklich sehr. Dennoch rufen wir dich jetzt nochmal an und beraten nochmal ein bisschen im Hintergrund weiter. Ich danke dir. Ich würde es aber auf jeden Fall empfehlen, diesen Schritt auch zu tun. Alles Weitere im Hintergrund. Okay? Ja. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen. Ich danke dir. Sehr gerne. Domian, ja. Eine sehr tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Jetzt legst du dich auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. Jetzt legst du dich auf. Mhm. Katrin, 20 Jahre. Guten Morgen, Katrin. Ja. Hallo, Katrin. Hallo. Du hast mich angerufen. Ja. Warum? Weil mein Vater gestorben ist vor einer guten Woche. Mhm. Und an Krebs. Also er hatte erst Kieferkrebs. Mhm. Und dann wurde der Kiefer entnommen. Mhm. Kann man den ganzen Kiefer? Also vom Kinn bis zum Ohr, also die eine Seite, die linke Seite. Mhm. Und dort wurde dann erst eine Metallschiene eingesetzt. Mhm. Und ein halbes Jahr später ungefähr ein Knochen aus der Hüfte. Mhm. Und dort dachten wir dann, dass wieder alles gut wird. Aber dann kam die Diagnose Zungenkrebs dazu. Mhm. Und es war so weit hinten, dass man entweder die Zunge abnehmen musste oder er hätte damit weiterleben müssen. Mhm. Und dann hat er sich mit seinen 60 Jahren dazu entschlossen, die Zunge dran zu lassen. Ja. Allerdings dann halt mit dem Tod zu leben. Das war klar. Die Entscheidung war dann klar. Wenn ich die Zunge behalte, dann wird er tot. Dann bleibt der Krebs ja da und dann ist das ja leider so. Und dann... Wie lange hat das dann gedauert von dieser Entscheidung bis zu seinem Tod? Noch ein gutes halbes Jahr. Mhm. Also es war dann auch irgendwann so, dass er nicht mehr essen und nicht mehr trinken konnte von sich aus. Mhm. Er hatte dann einen Schlauch im Bauch, wo er dann Flüssigkeiten bzw. auch Nahrung zu sich nehmen konnte. Ich stelle mir das alles sehr qualvoll vor. Ja, er sah auch nicht mehr schön aus. Also man konnte ihn auch nicht mehr gut angucken, weil... Durch den Kiefer entnehmen ist ja dann auch ein Fremdkörper reingekommen, war das halt alles um das Dreifache angeschwollen. War er denn die ganze Zeit zu Hause? Ja, also er war zwischenzeitlich öfter mal im Krankenhaus, ja, in der Fachklinik, aber ansonsten war er zu Hause, er hat mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Aber das ging auch nach einer Zeit nicht mehr gut, weil er halt zu Hause war und mein Bruder sehr mit einbeschlossen hatte. Mit was? Mit eingeschlossen natürlich. Also, genau. Mhm. Mein Bruder sollte halt immer da sein, wenn mein Vater das wollte. Ja. Und er war halt alleine zu Hause, wenn mein Bruder arbeiten war. Und er hat halt jemanden gesucht, mit dem er sich unterhalten konnte, beziehungsweise jemand, der da war. Und deine Eltern waren getrennt? Genau, seit ich 8 bin, waren die getrennt. Wie oft warst du denn bei deinem Vater? Also es hat sich in den Jahren, seit meine Eltern getrennt sind, immer mehr zu einer Freundschaft entwickelt zu meinem Vater, weil wir auch jedes Jahr zusammen in Thailand-Urlaub geflogen sind. Und dadurch kam halt ein sehr freundschaftliches Verhältnis bei uns raus. Bist du denn dann auch sehr oft zu ihm dann nach Hause gegangen und hast ihm auch geholfen oder hast ihm beigestanden? Ja, auf jeden Fall. Das Schlimme war halt, dass sein Bruder genau so den Krebs auch hatte. Und dadurch wusste er halt, wie sein Bruder sich damals gequält hatte. Das heißt, er hatte große Angst vor all dem, was auf ihn zukommt. Genau, also weil er das halt alles schon gesehen hatte und gewusst hatte, wie es wird. Ist er dann im Krankenhaus oder Hospiz gestorben oder zu Hause? Ja, also es war dann so, dass er zu Hause war und es echt nicht mehr ging. Wir hatten einen Hospizplatz gefunden, also gesucht, aber er stand auf der Warteliste. Und dann war er zu Hause und mein Bruder arbeitet 3 Schichten und hatte Nachtschicht. Und dann hat meinem Vater ist was im Mund aufgeplatzt, ein neuer Tumor. Und hatte dadurch halt sehr viel Blutverlust wieder. Ist dadurch dann umgekippt, konnte zum Glück noch seinen anderen Bruder anrufen, der dann am Telefon nur ein Röcheln gehört hatte. Zum Glück sofort geschaltet hat, den Krankenwagen angerufen hat. Mein Vater wurde dann ins Krankenhaus gebracht, wurde dann die Nacht sogar noch notoperiert, wo sie dann eine Faustgröße ungefähr einen neuen Tumor entdeckt hatten. Im Rachen. Im Hals. Im Hals. Genau. Faustgröße? Ja, ungefähr. Der aufgeplatzt ist, weil die Haut dann ja natürlich auch irgendwann nachgibt. Beziehungsweise die Organe, die da drüber liegen, wurde dann notoperiert. Da ging es ihm eigentlich den darauffolgenden Sonntag wieder sehr gut. Also er ist wieder rumgegangen. Er konnte zwar nicht reden, aber hat uns alles aufgeschrieben. Aber er hat es gespürt, dass er geht. Weil er konnte uns nochmal sagen, wie er seine Beerdigung haben möchte. Dass er verbrannt werden möchte und so eine Sachen. Nochmal das Erbe durchgegangen, wie wer was kriegt. Das war an einem Sonntag, sagst du, wo er da wieder ein bisschen gehen konnte. Genau, wo er eigentlich wieder recht fit war. Also wo wir gedacht hätten... Wie lange hat er dann noch gelebt? Bis Mittwoch dann sogar noch. Und ist dann im Krankenhaus gestorben? Genau, also Montagmorgen, also Sonntag war er ja recht fit. Montagmorgen ist er dann eingeschlafen, aber so, dass er jede 2 Minuten noch Schnappatmung hatte, hat sich aber auch nicht geregt, hatte die Augen zu. Selbst wenn die Krankenschwestern ihn umgebettet haben, hat er keine Bewegung von sich gegeben. Das Herz schlug auch nur noch einmal in der Sekunde, also sehr wenig. Das hast du auch alles erlebt, ne? Ich saß dann auch von Montag aus bei ihm am Bett. Wir haben uns halt immer abgewechselt, wer reingegangen ist. Als er dann an dem Mittwoch gestorben ist, waren die letzten Minuten oder die letzte Stunde nochmal besonders qualvoll? Ja, also ich war dabei, weil ich wollte ihn nicht alleine lassen, weil das war seine größte Sorge. Ich hatte ihm, als er eingeschlafen ist, versprochen, dass ich bei ihm bleibe. Und dann wurde mir auch ein Krankenbett mit ins Zimmer gestellt, sodass ich bei ihm bin. Diese 3 Tage, die es waren, dort war ich dann bei ihm und wurde dann aufgeweckt, weil ich einen ziemlich tiefen Schlaf hatte, als mein Vater dann verstorben war. Bin dann erstmal raus, habe meine Mutter bzw. meine Geschwister auch angerufen. Achso, das heißt, er ist dann gestorben, als du am Schlafen warst? Genau. Ja. Und dann wurde er halt vorbereitet und dann sind wir alle nochmal reingegangen und sonst hätte ich das auch bis heute noch nicht begriffen, dass er weg ist. Ich immer noch nicht begriffen habe, weil meine Eltern halt getrennt waren und er nicht jeden Tag um mich herum war. Mensch, Katrin, das ist eine Woche erst her, das kann man auch gar nicht begreifen. Du bist erst 20 Jahre alt, ne? Habe ich gerade gesagt. Jetzt hast du sowas Elementares erlebt schon. Etwas ganz Existenzielles hast du erlebt. Ja. Jetzt ist eine Woche vergangen. Wie wirkt das bei dir nach und wie geht es dir? Also im Moment geht es mir noch recht gut. Den Umständen entsprechend halt, weil ich ihn halt auch nicht jeden Tag um mich herum hatte. Deswegen ist das momentan noch keine Umstellung für mich, weil er halt auch nicht hier gewohnt hatte. Die Beerdigung ist jetzt am 22. erst. Das ist auch nochmal ein entscheidendes Datum, glaube ich. Dann ist es einem auch nochmal real, wenn man in der Trauerhalle sitzt und den Sarg oder die Urne sieht. Das ist dann nochmal eine neue Realität. Mal ein harter Zeitpunkt. Das glaube ich auch, ja. Hast du ihn denn jetzt nochmal beim Bestatter sehen können oder besucht? Nee, also ich hatte ihn halt eine halbe Stunde nach seinem Tod im Krankenbett noch liegen sehen. Und das hatte mir halt gereicht. Also er wird ja auch verbrannt, möchte auch anonym auf einen anonymen Friedhof. Ja. Was halt für mich auch ziemlich blöd wird, weil das Einzige, wo ich noch eine Verbindung habe, wäre in Thailand. Da Das war auch ziemlich, weil er war im VW-Werk und hat Teilzeitrente genommen. Das heißt, er ist 2 Jahre früher in Rente gegangen, weil er eigentlich nach Thailand auswandern wollte. Ist aber genau im Dezember in Teilzeitrente gegangen und im Januar kam die Diagnose Krebs. Das heißt, sein ganzer Vorruhestand war versaut. Also und hat gar nichts von den schönen Träumen mehr sich erfüllen können. Nee, gar nichts mehr. Die er hat. Wir waren in seiner Krankheit, nachdem die Kiefer-OP war, waren wir noch einmal dort. Das war halt die Verbindung, die wir dort hatten. Und dort waren wir dann noch einmal. Aber danach ging es halt rapide abwärts mit ihm. Und wäre es dir denn lieber, habe ich das gerade so verstanden, wäre es dir lieber, wenn er ein richtiges Grab hätte, wo du hingehen kannst? Ja, also wo ich hingehen könnte. Kannst du mir das nicht? Ist ja auf einer Wiese, wo ich nach einem Jahr nicht mehr weiß, wo genau würde er begraben. Ich weiß. Kannst du das denn nicht vielleicht doch noch so machen mit einem Grab? Das war sein Wunsch. Deswegen, also weil seine Geschwister beziehungsweise auch sein Vater und seine Mutter auf diesem Friedhof beerdigt wurden, auch anonym, war das halt auch sein Wunsch. Und es ist sein Wunsch. Ich kann jetzt nicht nach meinen. Nee, ich verstehe. Aber dann kannst du dir. Gehen. Klar, dann kannst du dir ja so grob merken, wo die Urne dabei gesetzt ist und dann kann man da ja auch an die Stelle gehen. Ja. Das kann man ja auch so machen. Ich wollte dich gerade noch fragen, Katrin, du hast ja nun eine sehr, wirklich sehr schlimme Leidenszeit deines Vaters mitbekommen. Und das ist wirklich eine sehr schwere Krebserkrankung, die dein Papa hatte. In all der Trauer und dem Schock gab es auch, als er dann verstorben ist, so ein Moment oder vielleicht jetzt auch bei dir ein Gefühl der Erleichterung, dass er es geschafft hat, dass er nicht mehr... Ja, auf jeden Fall. Also allein, dass er halt nichts mehr essen und nichts mehr trinken konnte. Er war 1,83 groß, hat zum Schluss nur noch 49 Kilo gewogen. Und es war kein Leben mehr für ihn. Hatte er denn Angst vor dem Tod? Vor uns Kindern hat das nicht, also vor mir auf keinen Fall, weil ich auch die Jüngste bin, hat das nicht gezeigt. Aber selbst, dass meine Eltern getrennt waren, waren sie noch sehr freundschaftlich im Verhältnis. Und meiner Mutter hatte ja einiges erzählt. Und er hatte auch eigentlich, was ich jetzt im Nachhinein im Abschiedsbrief gelesen habe, vor, dass wenn er merkt, dass er sich anfängt zu quälen, er hatte sich immer mehr, also weniger Morphium genommen, als ihm verschrieben war und hatte immer was beiseite gelegt. Was er dann in einer Überdosis nehmen wollte, sodass... Aber das ist dann nicht mehr passiert. Da genau, also hat er keine Möglichkeit mehr zu. Nee, also dadurch, dass er dann eingeschlafen ist, hat er gar keine Möglichkeit mehr dazu. Also das hatte ich jetzt im Nachhinein erfahren, das hat er in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass er sich halt, wenn er das Leben hätte, genommen. Weil er wollte auch gar nicht mehr leben. Was ja auch in dem Umstand verständlich ist und nachvollziehbar ist. Kannst du über deine Trauer mit deinem Bruder sprechen? Deinen Brüdern? Ja, also mein Bruder ist da sehr, ich bin für ihn halt immer noch die Kleine, also er ist 6 Jahre älter als ich. Und er versucht halt, weil er der einzige Mann noch ist, versucht jetzt für die Familie stark zu sein, wo ich ihm auch oft gesagt hatte, lass das sein, trauer selber. Ja. Ich dachte, der wäre noch ein Bruder, das habe ich gerade vergessen. Nee, das war die große Schwester, die ist 30. Ach so. Und er versucht halt jetzt momentan der Mann der Familie zu sein. Und deswegen ist es momentan sehr, sehr schwer, an ihn ranzukommen, da er auch mit meinem Vater ja zusammen gewohnt hatte. Ich frage es deshalb, Katrin, weil ich sage das ja auch oft hier in der Sendung, dass Trauer ist letztendlich immer etwas ganz Persönliches, was jeder mit sich ausmachen muss. Aber man darf sich niemals einkapseln, weil das ein großes Unglück bedeutet für einen. Man muss sprechen, man muss reden. Ja. Und man muss Menschen finden, mit denen man sprechen kann. Und wenn das in der Familie nicht funktioniert, muss man die sich außerhalb suchen. Ja, genau, das ist das Thema auch noch. Mein Ex-Freund, der hatte die ganze Qual, die ganzen Jahre mitbekommen von meinem Vater und hat sich seit dem Tag, als mein Vater ins Krankenhaus gekommen ist, bis zu dem Tag, als mein Vater gestorben ist, nicht sich bei mir gemeldet, hat den Kontakt komplett abgebrochen, hatte ich zu Hause bei seinen Eltern angerufen, kam nur, er schläft, er hat keine Zeit. Der hat Angst vor der Konfrontation mit all dem. Ja, und jetzt hatte er mir eine SMS geschrieben, dass er momentan mir nicht das geben kann, was ich brauche, und er beendet die Beziehung. Und somit stehst du auch alleine da. Genau. Also er hat jetzt Katrin, einen Cut gemacht. Und ich gucke gerade auf meine Uhr und uns sprengt gerade ein bisschen die Zeit weg. Ja. Mir tut das erstmal wirklich sehr, sehr leid für dich, dass du in deinen jungen Jahren deinen Vater schon verloren hast und dann auch noch auf so traurige Weise. Das ist alles sehr schwer und es wird auch noch sehr schwer sein die nächste Zeit. Ich möchte jetzt, dass meine Psychologin dich nochmal anruft und ihr noch ein bisschen euch, dass ihr euch unterhaltet darüber, wie du so eine Trauerverarbeitung am besten hinbekommst. Ja. Dann habt ihr auch Ruhe und Zeit. Das ist die Sabine, die ich gleich anruft. Und ich wünsche dir für die nächsten Tage, Wochen und Monate, vor allen Dingen jetzt für die Beerdigung, auch sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen. Dankeschön. Dann legst du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Alexander. Und Alexander ist 15. Hallo. Hallo. Hallo, Alexander. Moin. Ja, weswegen rufst du an? Ich wollte einmal meine Probleme loswerden und einfach mal um Rat fragen. Ja, erzähl mal, um was es geht. Es fängt damit an, dass meine Eltern alkoholkrank waren. Mhm. Beide? Ja. Mhm. Und dann war ich 6,5 Jahre lang deswegen im Heim, weil meine Eltern sich wohl nicht um mich kümmern konnten und so. Mhm. Und naja, dann ist meine Mutter 2009 verstorben und ich bin von einem Heim ins andere. Gehst du gerade in einen Flur? Ist halt so? Ja, genau. Ich gehe ein bisschen raus und kann ich freier reden. Ah ja, okay. Mhm. Und dann als meine Mutter gestorben ist, war ich gerade in Königslutter in der Psychiatrie. Wie lange ist das her? 2009. Ja. Und das habe ich eigentlich relativ gut verkraften können. War schon eine Woche später wieder auf Kurs praktisch und ja. Ist deine Mutter an den Folgen des Alkoholkonsums verstorben? Ja. Ja. Und ihr Freund hat da, also ich bin der Meinung, dass hätte sie ihren Freund nicht kennengelernt, dass es wohl entweder ganz aufgehört hätte oder zumindest ein paar Jahre länger. Sie war 20 Jahre mit meinem Vater verheiratet. Mhm. Und ja, der hat sich von ihr alles gefallen lassen, wurde schon mit einem Messer in den Rippen gestochen von ihr. Ach du lieber Himmel. Wo er dann auch im Krankenwagen kurz weggetreten war. Und dein Vater, lebst du jetzt bei deinem Vater im Moment? Genau, ja. Und er hat, wie ist es bei dem mit dem Alkoholismus? Das hat er wieder unter Kontrolle. Er hat dann von sich selbst aufgehört, dann hat er einen Krampfanfall, lag im Krankenhaus. Und ja. Dann waren da irgendwelche Bakterien wohl im Spiel, dadurch wurde sein Immunsystem angegriffen und seine Wirbelsäule zerfällt seitdem und sein gesundheitlicher Zustand ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Diese Entzündungswerte im Blut sind normal zwischen 2 und 7 und er hat 190 ungefähr. Du gehst jetzt im Moment auf einer Straße, ne? Ja, ich bin gleich in einer kleinen Straße, da ist nicht mehr so laut. Ja. Weil zu Hause komme ich mir da immer ein bisschen beobachtet vor. Mhm. Es ist ein bisschen störend jetzt zum Telefonieren mit. Na egal, das werden wir schon hinkriegen. Also der Vater ist nun, wie du es gerade angefangen hast zu erklären, sehr schwer erkrankt und ist jetzt zu Hause. Ja. Ja. Und der Vater hat eine neue Partnerin? Nee. Achso, das heißt, ihr beide lebt alleine? Ja, genau. Also man kann sagen, praktisch schon mit dem Jugendamt zusammen. Das hat sich zum Glück jetzt die letzten Wochen ein bisschen eingeschränkt. Die Nerven meinen nicht mehr so doll. Wie ist denn dein Verhältnis? Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Naja, wir lieben uns, aber wir können es uns nicht so wirklich zeigen, haben jeden Tag Stress und ja. Mhm. Da ist ja nur auch viel passiert in der Vergangenheit, was euer Verhältnis auch belastet. Dann kommt hinzu natürlich, dass dein Vater auch so sehr schwer krank ist, was ja auch an seinen Nerven zerren wird und die belasten wird. Du bist 15 Jahre alt, hast ja auch noch ganz andere Sorgen, Dinge, um die dich kümmern musst. Eigentlich ja. Ja, insofern ist das natürlich alles extrem schwierig. Alexander, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass diese Sendung gleich vorbei ist. Aber keine Sorge, wir lassen dich nicht alleine. Du bist jetzt gerade rausgegangen, ne? Mhm. Wir verfahren jetzt mal so, du legst auf und wartest mal ein paar Minuten und dann rufen wir dich gleich wieder an. Und dann haben wir auch Zeit, über die Sendung hinaus miteinander weiter zu reden, okay? Ja, natürlich. So machen wir das, Alexander. Du legst bitte auf, bis gleich. Jo, danke schön. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Und morgen haben wir ein Thema, ich sagte es ja schon, Extremfans. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extremer Fan von irgendjemandem sind. Einem Musiker, einem Showstar, einem Sportler oder vielleicht ist jemand Fan von Autos oder von einem Fußballverein oder was auch immer. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen. Unter der bekannten Nummer oder gerne auch mailen. Und um 1 Uhr sind wir dann wieder hier. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dann. Ciao.